Sizzler. Hallo und herzlich willkommen zum 328. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen, ganz besonders spirituellen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute, wie immer, der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und es ist einiges passiert, auf das wir mal kurz einen Blick richten müssen. Fundamentale Dinge fast. Meine Frau guckt mich völlig irritiert an und hat keine Ahnung, wovon ich gerade reden möchte. Zum einen möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass wir in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 insgesamt über alle Folgen hinweg 2,3 Millionen Downloads, eigentlich noch mehr, aber Downloads hatten von unseren Servern. Wahnsinn. Und das sind nicht gestartete Streams. Also wir zählen nicht wie Spotify oder so, wo auch gestartete Streams oder so gezählt werden. Also Spotify ist da mit drin, auch wenn ihr auf unserer Homepage eine Folge hört. Also jeder, der eine Folge hört, die dann komplett heruntergeladen worden ist. Und wenn man sie auf einer Homepage, also bei uns auf der Homepage hört, wenn ihr das zu Hause macht, dann lädt das System die auf eure Festplatte runter. Das kriegt ihr gar nicht mit, das wird dann temporär gespeichert und dann ist das ein Download von diesen dezidierten, abgeschlossenen Downloads. Und wenn einer eine Folge zweimal lädt, dann wird das in der Regel auch nicht doppelt gezählt. Hatten wir 2,3 Millionen Stück, das ist verdammt viel und es ist vor allen Dingen, und das freut uns unfassbar, über eine halbe Million mehr, als wir im gleichen Zeitraum im letzten Jahr hatten. Das ist wirklich unglaublich. Großartig. Danke euch da draußen. Ja, dass wir weiter stetig wachsen und wachsen und wachsen und dass ihr all die Änderungen, Verschiebungen, die wir mitgenommen haben, dass sie nicht dazu führen, dass wir HörerInnen verlieren, sondern dass wir mehr werden in der Hoaxilla Community. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder im Netz gelesen, dass ihr geschrieben habt, ich habe jetzt gerade mal vor ein paar Monaten angefangen, ich habe jetzt alles nachgehört. Also nochmal herzlich willkommen an alle neuen Hoaxilla-Fans, die es da draußen gibt. Das freut uns außerordentlich, dass ihr zu uns gestoßen seid. Schön, dass ihr in dieser Community dabei seid. Das ist wirklich bemerkenswert und ganz, ganz toll. Das Zweite, was ich noch anmerken möchte, ist, dass wir ja unsere Twitter-Accounts Mitte Oktober abgemeldet haben. Das ist gut für unsere Psyche, kann ich nur sagen. Und das, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass wir ja bei Mastodon und auch bei Blue Sky sind. Und wir bei Mastodon mit dem Hoaxilla-Account inzwischen über 5000 Follower haben und bei Blue Sky inzwischen über 3000. Also das ist wirklich auch nochmal ordentlich gewachsen. Das heißt, ich glaube, wir haben eine ganze Menge von euch mitgenommen in die neuen Netzwerke, auch naja, Instagram. Oder ihr wart schon da. Oder ihr wart da. Wir dann auch. Auf jeden Fall macht der Austausch mit euch wahnsinnig viel Freude. Das ist einfach richtig schön, mit euch in einer Community zu sein. Danke euch. Genau. Und das ist bemerkenswert und das macht uns besonders viel Spaß, dass es einfach so viele Menschen da draußen gibt, die das, was wir tun, sei es jetzt diese klassischen Hoaxilla-Folgen, wenn man sie mal so nennen möchte, oder auch das Nachsetzen, oder jemand mag nur das Nachsetzen und mag die klassischen Hoaxilla-Folgen nicht oder wie auch immer. Oder nur manche Themen, kann ja auch sein. Aber dass ihr dieses Angebot, was wir für euch vorhalten, akzeptiert, dass ihr das mögt und das freut uns außerordentlich und wir machen weiter. Da gibt es gar kein Problem. Und vielleicht noch abschließend nach den Corona-Tagen kann ich zumindest für mich sagen, dass ich so bei 99,85%, was habe ich wissenschaftlich genau geschätzt, meiner Gesundheit wieder angekommen bin. Auch darüber bin ich sehr, sehr froh. Also das hat jetzt fast 9 Wochen gedauert, dieser ganze Zinnober. Insofern bin ich auch da ganz froh, dass ich zumindest für mich wieder zu meiner Leistungsfähigkeit zurückgekommen bin. Genau, jetzt muss ich mich noch ein bisschen fit machen für die Tour, damit ich das dann durchstehe. Das wird nochmal richtig spannend. Ja, die Karten verkaufen sich auch übrigens super für die Tour, auch vielen Dank dafür. Kauft gerne noch Karten, verschenkt sie an Freunde, Familie. Wir machen da in den nächsten Tagen auch nochmal irgendwann ein Video zu und erklären nochmal, für wen die Tour geeignet ist und für wen nicht. Ja, ja. Also die Abende werden garantiert nicht nur aus Insidern bestehen, sondern wir wollen einfach mit euch auf die Suche nach der wahren Wahrheit TM gehen und vielleicht auch mal ein paar Experimente mit euch machen. Also ihr müsst teilweise auch ran. Genau. Es existieren entsprechende Ideen schon in unseren Köpfen. Wir wollen auf jeden Fall mit euch in den Austausch treten und einfach einen netten, interessanten, hoffentlich lustigen Abend verbringen. Und wir machen nochmal ein kleines FAQ. Wir haben ja schon ein paar Fragen zur Tour bekommen. Das packen wir dann auf YouTube und dann könnt ihr gerne uns nochmal dabei zuschauen, wie wir so ein paar Fragen beantworten. Letzter Punkt, der mir auch noch auffällt, wenn ich nochmal so ein bisschen schon zurückschaue auf dieses Jahr, der Huxilla Relive bei den Wild Mikes. Wunderbare Abende. Oh, wir hören alte Podcast-Folgen live im Twitch-Stream. Ihr könnt uns zugucken, wie wir die Farbe wechseln. Wir reden mit euch. Ihr könnt Bingo spielen über den Unsinn, den wir damals geredet haben. Auch oder das, einfach über völlig andere Themen im Chat diskutieren. Ja, auch das ist völlig in Ordnung. Auch manchmal, da haben sehr viele Menschen sehr viel Spaß. Manchmal komme ich dann einfach auch gar nicht mehr mit, was da im Chat gerade passiert. Und das ist auch sehr amüsant. Genau, das, also da, auch da gab es inzwischen, oder gibt es schon 10 Folgen, obwohl wir das noch einmal im Monat machen. Auch ein fantastisches Community-Ding. Mhm. Auch großartig, dass ihr da mitgeht. Also viele, viele Ecken und Kanten, die gut laufen in diesem Jahr. Und da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für. Und jetzt machen wir aber weiter nach dieser langen Einführung. Genau. Aber ja, jetzt gibt's natürlich wie jedes Mal, auch beim 328. Mal, eine Story der Woche. Die muss ich jetzt channeln, ne? Die Story der Woche. In der Story der Woche möchte ich euch heute mal eine kleine Szene beschreiben. Wir haben einen sehr, sehr langen, heißen Sommertag und es ist so eine Straße, in der auch sehr viele Gärten sind, so ein bisschen grün drumherum und in der Ferne grollt es schon und es kündigt sich ein Gewitter an und man hat so die Erwartung, dass es gleich anfängt zu regnen und man kann diesen Regen förmlich riechen. Und ich wette mit euch, ohne ein Medium zu sein, dass ihr genau wisst, wovon ich gerade spreche, dass man diesen Regen, diesen Sommerregen nach langer Trockenheit, wenn er dann bei uns ankommt, riechen kann. Ja. Es sei denn, ich hab's quasi in der Nase. Ja. Es sei denn, ich habe euch jetzt sozusagen lautmalerisch etwas eingegeben und euch beeinflusst und das stimmt alles gar nicht, was ich euch da gerade erzählt habe und man kann Regen gar nicht riechen. Doch. Ich weiß doch. Hä? Was? Ja, das ist ja die Frage. Stimmt das alles, was ich da gerade beschrieben habe oder ist das nur Einbildung? Und wenn ja, warum nicht? Ich glaube, ich habe gerade den Hoaxmaster kaputt gemacht. Wir machen jetzt mal ganz schnell weiter mit dem Thema der Woche, weil das will ich jetzt raushaben. Schwere Ausnahmefehler. Ja, ich will das rausfinden. Thema der Woche. So, am Thema dieser Episode, Alexa, ist deine Schwester schuld. Das möchte ich hier bitte nochmal verbrieft erwähnt haben. Ja. Sonst wären wir da nie drauf gekommen. Und Spaß beiseite, vielen Dank. Ja. Denn sie hat dich angeschrieben, ne? Oder wie war das? Ja, meine Schwester hat mir einen kleinen Clip von der New York Times geschickt, ein Video, wo eben über dieses kleine Dörfchen, dieses ganz besondere kleine Dörfchen berichtet wird. Und da war auch schon diese Catchphrase drin, die wir uns dann geklaut haben. Genau, No One Dies in Lilydale. So heißt übrigens auch eine relativ bekannte Doku, die bei HBO gelaufen ist, die dann auch durchaus zu etwas Aufsehen geführt hat. Und da haben wir, wie du schon gesagt hast, uns ja den Titel dieser Episode gemobst. Mhm. Lilydale, ein Hamlet. Du bist die Anglistin. Weiler, Dörfchen, ja. Örtchen. Ja. Ja, also im weitesten Sinne ein kleines Örtchen, ja. Südwestlich von Buffalo, am Lake Erie gelegen, also ganz im Norden, an der Grenze quasi. Lake Erie ist ja ein Teil der Grenze zu Kanada, im Staate New York. Und wir haben dann ein ganz kleines Örtchen mit viktorianischen Häusern, allerdings amerikanische viktorianische Häuser, also so Holz. Ja, 19. Jahrhundert halt, ne? Genau. Holzhäuser mit so schönen Veranden. Ja, ich glaube, Verandas, oh je, korrigiert uns, wenn Verandas, wir falsch liegen. Ja. Und zum ganz, also was wir auch in der Doku von dem Örtchen gesehen haben und sonst gesehen, so ein bisschen verkitscht alles, das kann man glaube ich festhalten. Ja, es ist total niedlich. Also wenn man da, ich stelle mir das so vor, ich war ja noch nicht da, wenn man da durch die Straßen geht, ganz viele Gärten, es ist alles total grün. Diese Häuser sind aus Holz, aber auch bunt, sehen total hübsch aus. Und als wir uns diese Doku angeschaut haben, da habe ich nur gedacht, oh, wie schön ist das da. Also da so im Grünen auf dem Land, da würde ich auch gerne wohnen. Und dann hast du halt in manchen Fenstern und an manchen Türen solche Schilder wie Haunted oder so. Und oder mein Alien, was da irgendwo im Garten sitzt. Also eine Figur, nicht ein echtes. Und das kommt einem dann schon ein bisschen merkwürdig vor. Lily Dale hat über das Jahr gesehen, immer 275 Einwohner, so findet man das überall aufgeschrieben. Und dann scheint es so eine Art ja Saisonfluktuation von Menschen zu geben, die dort wohnen. Und von diesen 275 EinwohnerInnen sind, also heute, wo wir das aufnehmen, November 2023 auf der Homepage, 33 Personen anerkannte Medien. Mhm. Also Medien im Sinne von Medium, im Sinne von mit Geistern sprechen, ja. Um das auch noch einmal formuliert zu haben. Und das ist die, so findet man es immer wieder im Netz stehend, älteste, Kolonie ist falsch, Ansammlung, Örtchen von Spiritisten in der Welt und auch die größte. Gegründet ursprünglich mal 1879 als Cassadiga Lake Free Association, das war der erste Titel. Dann ist es umbenannt worden 1903 in die City of Light, das klingt ja auch sehr hübsch. Oh ja. Und 1906 dann final in die Lilydale Assembly. Und also 275 Einwohner, 33 Medien, Alexa, da werden wir hellhörig, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, wobei hellhörig in dem Zusammenhang auch schon wieder besonders klingt. Aber mal im Ernst, also das ist ein erheblicher Anteil und das ist schon wirklich ungewöhnlich. Also selbst für ein Land, in dem doch sehr, sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen und kleinstreligiöse Gruppierungen ihre Heimat haben. Und wir haben da in Lilydale und um Lilydale herum nochmal ein ganz besonderes Gebiet. Das ist ein Gebiet, das im 19. Jahrhundert so sehr von so spiritistischen und spirituellen Gruppierungen verschiedenster Art bevölkert war, dass es einen ganz besonderen Namen bekommen hat, nämlich das Burnt Over District, wo etwas wie das große Erwachen, also The Great Awakening, was so eine spirituelle Erleuchtung auch nahelegen soll, wohl so stark durchgeschlagen hat durch die Menschen, die sich da angesiedelt haben, dass eben dieser Name Burnt Over District zustande gekommen ist, weil man sagte, dass diese Bewegungen, dass diese Weltbilder, diese Gedanken die Gegend quasi fast in Brand gesetzt haben. Und was dort gegründet worden ist, 1893 dann auch schon, also einige Jahre nachdem dann sozusagen die erste Siedlung sich da formiert hat, ist die National Spiritualist Association of Churches. Also eine Organisation, die, und das ist ganz interessant, sich selber ja als religiöse Organisation versteht und den Spiritismus, im Amerikanischen eben Spiritualism, als eigene Religion sieht, die aber, und da wird es dann schon auch so das erste Mal so ein bisschen schwammig, ich glaube, da kommen wir ja noch öfter zu, sich auch vom Christentum abgrenzt, umgerät, aber es durchaus eine ganze Reihe von christlichen Spiritisten auch tatsächlich in Lilydale gibt. Also eine große Nähe zum neutestamentarisch, muss man sagen, Christentum dort, aber eigentlich eine eigene Kirche, ja, mit einer eigenen Homepage, auch diese National Spiritualist Association of Churches. Mein Gott, ich kriege das heute richtig hin. Ja. Und wenn man die Seite anklickt, sofort lachen einen Sonnenblumen an und man fühlt sich da irgendwie auch angenommen. Also entstanden, du hast gerade schon gesagt, Burnt Over District, da waren dann auch verschiedenste Religionen, Mormonen, die sich da angesiedelt haben, außerhalb von New York, von den großen Städten, mit dem Wunsch, ihre eigenen Religionen frei ausleben zu können. Ja, und auch das, was dann Amerika im Sturm oder Nordamerika im Sturm erobert hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. An der Stelle müssen wir einen kurzen Hinweis auf eine eigene Folge von uns geben, nämlich auf die über die Fox-Schwestern. Da haben wir nämlich schon über die spiritistische Bewegung in Nordamerika gesprochen. Und die Fox-Schwestern waren im Prinzip, wenn man so will, der Auslöser einer riesen Modewelle. Und gerade so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schießen eben diese Vereinigungen wie Pilze aus dem Boden. Und fallen dann eben genau in diesem Burnt-Over-District auf fruchtbaren Boden. Und schon hat man da eben so Vereinigungen, die sich das auf die Fahnen schreiben, dass es völlig real ist, mit Verstorbenen sprechen zu können und irgendwelche Botschaften aus dem Jenseits zu empfangen. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist noch zu sagen, also das, was heute in Lilydale überwiegend praktiziert wird, ist ein Spiritismus, der sich wirklich so auf das Empfangen von Botschaften von Verstorbenen konzentriert und weniger auf diese physischen Phänomene, die man bei den Fox-Schwestern noch hatte, also diese Klopfgeräusche und Tische rücken und so. Da gibt es zwar auch ein, zwei Medien, die sagen, okay, ich kann Löffel biegen und Tische rücken und solche physischen Sachen, aber die allermeisten konzentrieren sich darauf, Botschaften zu empfangen und die dann an die Lebenden weiterzuleiten. Die Fox-Schwestern, ich war gerade wieder selber überrascht, Folge 230 war das von Hoaxilla und die ist aus dem Mai 2019, auch schon wieder ewig her und ich habe das Gefühl, das haben wir eben gerade erst aufgenommen. Ja. Und interessanterweise hat man sogar das Haus der beiden Fox-Schwestern, also das Fox Cottage, nach Lilydale transportiert im Jahr 1915 und hat es also abgebaut und in Lilydale wieder aufgebaut. Das ist dann allerdings im September 1955 bei einem Feuer zerstört worden. Und die Fox-Schwestern, du hast gerade schon gesagt, werden da so als Keimzelle dieses Spiritismus Säulenheilige ist, glaube ich, ein schönes Wort. Oh, das oder? Passt sehr gut. Was man da kannst du, manchmal ist meine Frau auch stolz auf mich. Es kommt selten genug vor, heute. Und das Interessante bei den Fox-Schwestern ist, und das haben wir ja auch in der Podcast-Folge hoffentlich erwähnt, ich habe sie nicht mehr gehört, dass ja eine der beiden Schwestern später zugegeben hat, dass das alles gefaked war. Das war alles erstunken und erlogen, diente im Wesentlichen dazu, damit Geld zu verdienen. Und das berührt aber die Lilydale Assembly überhaupt nicht. Da sind sie weiter Säulenheilige und dass die das im Grunde genommen erfunden haben, ist ausgeblendet. Und ich finde es ganz interessant, du hast gerade schon beschrieben, Löffel verbiegen, Tarotkarten. Also so ganz offiziell wird immer gesagt, das machen wir alles nicht in Lilydale. Man findet aber in Lilydale im Museum, die haben so ein kleines Museum, das war das ehemalige Schulhaus, so ein bisschen wie bei Unsere kleine Farm, also so ein Raum Schulgebäude und da ist dann dieses Museum drin, da sind verbogene Löffel drin und wenn man, und das ist ganz spannend, bei der Homepage der Lilydale Assembly, ist alles unter der Folge verlinkt, da kann man sich dann die einzelnen Medien ansehen und die haben dann auch alle eine eigene Homepage, die man anklicken kann, da findet man sehr wohl so Dinge wie Tarotkarten legen. Also da muss man so ein bisschen durchgucken und dann kann man sich auch zum Beispiel eine Tarot-Session buchen, obwohl, wie gesagt, offiziell gesagt wird, das machen wir alles nicht, wir sind ja seriös. Aber wenn die Nachfrage da ist, dann natürlich. Ja, über die Widersprüche können wir ja nachher vielleicht genau, nochmal ausführlich sprechen. Und noch ein paar, ja. Also das ist, glaube ich, so ein wenig die, erstmal so das Setting, jetzt lass uns über die wirtschaftlichen Faktoren reden. Im Sommer muss man Eintritt zahlen, wenn man nach Lilydale will. Da gibt's dann so ein Häuschen und mit einem Tor und da fährt man hin und da muss man Eintritt zahlen. Man kann da auch Saisonkarten kaufen oder Wochenkarten. Das heißt also, um auf das Gelände dieses Hamlet zu kommen, muss man Eintritt bezahlen. Das ist aber nur im Sommer so und ich glaube auch nur bis 18 oder 19 Uhr abends. Danach ist es dann kostenfrei. Da ist dann aber auch nichts mehr los am Ort, natürlich. Haben die dann alle Feierabend, die Medien? Oder? Wahrscheinlich. Die sitzen dann mit ihren Haustierchen auf den Verandas, habe ich den Eindruck. das ist das eine, dass man also erstmal im Sommer, da wo sie es natürlich lohnt, Eintritt zahlen muss. Und diese 33 Medien, oder sagen wir rund 30 Medien, die dort wohnen, haben alle eine eigene Homepage und da kann man dann Dienstleistungen buchen. Und wir haben, also ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut und habe mir auch mal so ein Medium herausgegriffen, wo man sich das mal durchlesen kann, was man da so alles buchen kann. Es ist übrigens auch sehr, sehr gut, weil man kann es sowohl per Telefon, per Zoom-Konferenz oder natürlich dann auch in Persona machen. Das ist also alles möglich. Praktisch. Dieses eine Medium ist sowohl in Williamsville, New Jersey verfügbar, als auch in Lidl. Also da gibt es gleich mehrere Standorte. Ich habe mir hier mal die Seite von Angie Abt aufgerufen. Und wenn man dann mal so in den Angebotskatalog reinschaut, was sie anbietet, das lohnt sich jetzt wirklich mal, das exemplarisch einmal durchzugehen. Dann haben wir zunächst mal eine 30-minütiges Spiritual Reading per Telefon oder Zoom. Da kommen wir auf $100, was das kostet. 60 Minuten Spiritual Reading kosten $195. Also im Grunde genommen günstiger, $5 gespart. Es gibt dann auch Mini-Readings. Ask a question per Phone oder Zoom, das sind dann 15 Minuten. Da liegen wir bei $50. Wir haben ein Medical Intuitive Reading, also medizinische Beratung, 30 Minuten für $100. Da ist es noch ganz interessant zu sagen, sehe ich gerade, dass sie da gerade bei ihren, also in ihrer Preisliste schreibt, dass das keine medizinische Diagnose ist, die sie da stellt. Das ist natürlich ein interessanter Disclaimer und die Frage ist halt, wie viele Menschen erstens lesen den noch, zweitens beherzigen ihn auch. Ja. Und wenn du da jemanden erwischst, der wirklich gerade so eine Health Scare hat, also gerade eine konkrete Angst vielleicht oder verzweifelt ist, dann ist das unter Umständen auch wurscht, sondern die klammern sich dann halt an solche Angebote auch. Ja. Machen wir weiter. Es gibt eine Regression in ein vergangenes Leben, das allerdings dann nur via Zoom. Eine Stunde 30, also 90 Minuten für $195, also ein echter Schnapper in Relationen. Wir haben Animal Communication und da haben wir dann 30 Minuten für $80. Also da findet man dann heraus, wie man, also wenn es Probleme mit dem Tier gibt, dann kann sie mit dem Tier reden. Ach so, ah okay. Nicht verstorbene Tiere, sondern genau, das hatte ich gerade falsch verstanden, ja. Mhm. Genau, also wenn man jetzt ein Tier aus dem Tierheim hat und das fühlt sich, ist nervös, fühlt sich nicht sicher, dann kann uns Angie hier helfen. Dann gibt es Spiritual and or Grief Counseling, denn da kosten 30 Minuten $95. Und dann gibt es noch eine Online-Reading-Party mit Minimum 5 Leuten, maximal 12 Leuten, die das dann gemeinsam machen. Und da gibt es dann, glaube ich, da steht gar kein Preis dabei. Ja, also. Preis auf Anfrage. Das sind so die Dinge, die jetzt eines der Medien anbietet, also relativ gut aufgestellt, pandemisch natürlich auch gut organisiert, die haben alle eigene Homepages, das ist übrigens alles online buchbar, also das, was viele HausärztInnen in Deutschland noch nicht hinbekommen, das haben die natürlich hier wunderbar organisiert. Und das ist dann ein Telemedium. Da könnte man mal drüber nachdenken. Und davon haben wir 33 Stück, die wir hier direkt über die Homepage anklicken können. Und wir können uns vielleicht mal, das haben wir uns auch mal rausgesucht, mal die Definitionen von der oder die Deklaration der Prinzipien dieser, jetzt muss ich wieder den Titel einmal ablesen, National Spiritualist Association of Churches mal anschauen. Die habe ich mal, ich habe da mal was vorbereitet, auch schon ins Deutsche übersetzt. Und es gibt im Grunde genommen 9 definierte Prinzipien. Und die sind auch schon ein bisschen älter, genau. Die stammen entweder noch aus dem 19. Jahrhundert oder um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Ja. Und die sind im Prinzip bei allem, was so individuell ist und auch sehr, sehr schwammig, noch heute so auf der Homepage von dieser Association, die es ja auch heute noch gibt, zu finden. Das heißt, ja, da hat sich gar nicht so viel getan. Höchstens vielleicht mal eine Neuinterpretation, aber ansonsten sind es halt diese 9 Grundsätze. Genau, und wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Der erste Grundsatz lautet, wir glauben an die unendliche Intelligenz. Damit ist natürlich nicht die unendliche Intelligenz von Menschen gemeint, sondern sowas wie eine höhere Kraft. Also um nicht zu sagen ein Gott oder etwas Göttliches, sondern mehr so ein ordnendes Prinzip, würde ich jetzt mal so sagen, was unsere Welt und den Kosmos ordnet. Wird dann im zweiten Prinzip dann nochmal deutlicher, dass da lautet, wir glauben, dass die Phänomene der Natur, sowohl die physischen als auch die spirituellen, physischen als auch die spirituellen, der Ausdruck der unendlichen Intelligenz sind. Da kommen wir schon so ein bisschen in das, was du gerade beschrieben hast. Und da interessant direkt, dass die Naturphänomene, die wir ja sagen würden, also die sind den Naturgesetzen unterworfen, die werden sofort gleichgesetzt mit spirituellen Dingen. Das heißt also beides. Es gibt definitiv beides, sowohl physische Phänomene als auch spirituelle. Das heißt, es wird klipp und klar gesagt, es gibt spirituelle Dinge auf der Welt und die sind eben auch Ausdruck dieser unendlichen Intelligenz. Das dritte Prinzip ist dann, wir bekräftigen, dass ein korrektes Verständnis dieses Ausdrucks und ein Leben in Übereinstimmung mit diesem Ausdruck wahre Religion darstellen. Also schön dran glauben, was in den Prinzipien steht. Und das ist dann Ausdruck der wahren Religion. Viertes Prinzip, wir bekräftigen, dass die Existenz und die persönliche Identität des Individuums nach der Veränderung, die Tod genannt wird, fortbestehen. Ja, also es geht dann, also der Tod ist eigentlich nur ein Wechsel, eine Veränderung und danach existiert das, was uns ausmacht, einfach weiter. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für das, was Sie da praktizieren, nämlich die Kommunikation. Genau, niemand stirbt in Lilydale. Fünftes Prinzip, wir bekräftigen, dass die Kommunikation mit den sogenannten Toten eine Tatsache ist, die durch die Phänomene des Spiritualismus wissenschaftlich bewiesen ist. Zirkelschluss. Ja. Also weil es diese Phänomene gibt, von denen wir behaupten, dass es sie gibt, ist wissenschaftlich bewiesen, dass es sie gibt. Genau. Ja. Und das sind ja auch nicht die Betrüger, sondern das sind ja die geprüften Medien. Kommen wir nachher nochmal drauf. Das sechste Prinzip, wir glauben, dass die höchste Moral in der goldenen Regel enthalten ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Klingt jetzt ein bisschen lächerlich in der deutschen Übersetzung. Im englischen Original, ich will es einmal verlesen, steht: Do unto others as you would have them do unto you. Ist aber im Grunde genommen genau dieses das. Prinzip. Das ist 2004 nochmal neu überarbeitet worden, diese Prinzipien. Dieser Grundsatz 6 ist überarbeitet worden 2004. Das siebte Prinzip, wir bekräftigen die moralische Verantwortung des Individuums und dass wir unser eigenes Glück oder Unglück schaffen, wenn wir die physischen und spirituellen Gesetze der Natur befolgen oder nicht befolgen. Ja, und das ist eigentlich ein Satz, der es in sich hat. Wenn man da näher hinschaut, dann läuft es einem schon so ein bisschen kalt den Rücken runter. Das heißt also, wir schaffen unser Glück, indem wir die physischen und spirituellen Gesetze der Natur befolgen oder unser Unglück, wenn wir es eben nicht befolgen. Und da wäre dann meine erste Frage, was sind die spirituellen Gesetze der Natur überhaupt? Können wir die alle kennen und wissen wir das alles immer so alltäglich? Und zweitens, gilt das denn dann auch zum Beispiel für psychische Erkrankungen? Also sind Probleme, die ich aufgrund psychischer Erkrankungen habe, auch meine eigene Schuld? Ich würde auch weitergehen. Schwere chronische Erkrankungen, sagen wir es doch einfach mal. Genau. Krebs, Krisse. Ja. Und weil, das hab Unglück. Habe ich da irgendein Gesetz nicht befolgt? Genau. Oder was? Also selber schuld, weil du dich nicht an die spirituellen Gesetze oder die Religion gehalten hast. Sehr, sehr, sehr perfide. Finden wir aber natürlich immer wieder. Finden wir auch bei Esoterik, ja. The Secret, Gesetz der Anziehung, all das. Das ist ja eine Soße im Grunde genommen immer etwas anders ausgedrückt. Und hier wird es dann auch unangenehm. Also bisher war es ja kuschelig. Das durchdacht, das siebte Prinzip, da ist es cringe. Und da hat Alexa mir dann auch einen Screenshot während der Vorbereitung, die wir gemacht haben, geschickt, wo sie das dann so eingemalt hat. Ja, wenn du das eh schon gerade selber, ich glaube in dem Augenblick auch gelesen hast oder so. Ein paar Minuten vorher. Ja. Und darüber gestolpert bin. Das muss was bedeuten. Kommen wir zum achten und vorletzten Prinzip. Wir bekräftigen, dass die Tür zur Reformation für keine Seele im Diesseits oder im Jenseits verschlossen ist. Da weiß ich gar nicht, ob die Reformation tatsächlich die christliche Reformation ist. Nee. Ich glaube, das ist so etwas wie Wiedergutmachung. Also da müsstest du nochmal gerade in das englische Original gucken. Denn ich glaube, da ist es so vom Begriff her ein bisschen anders gelagert. The doorway to Reformation is never closed. Also ich glaube, die meinen dann eher sowas wie ein Überdenken oder ein Umdenken. Mhm. Oder ist es einfach nur gemeint, dass alle Seelen weiter existieren und die Türen nie zu sind? Ja, das auf jeden Fall. Also egal, also du kannst es alles irgendwie hier auf Erden regeln oder eben auch nachdem du gestorben bist. Und wenn du gestorben bist und dann noch was regeln willst, dann brauchst du natürlich die Hilfe von Medien. Genau. Neuntes Prinzip, und damit das auch das letzte ist, wir bekräftigen, dass das Gebot der Prophezeiung und Heilung göttliche Attribute sind, die durch Medien bewiesen werden. Auch hier wieder so ein wunderbarer Zirkelschluss, göttliche Kraft in der Heilung, da sind wir dann auch, dass es ja einige Medien in Lilydale gibt, die auch Heilungen vornehmen, natürlich immer mit Disclaimern, haben wir gerade schon erwähnt. Und damit haben wir erstmal. Naja, und da steckt halt auch wieder drin, dadurch, dass da steht, was durch die Existenz von Medien bewiesen wurde. Ja. Also, dass es diese Phänomene gibt, das beweisen sie mit etwas, das eigentlich schon nicht zu beweisen ist. Also dadurch, sie sagen halt dadurch, dass es Medien gibt, das ist für sie unumstößlich, existiert auch das und das. Dabei würden wir wissenschaftlich kritischen Menschen sagen, es ist überhaupt nicht belegt, dass es so etwas wie Medien gibt. Interessant ist dann, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Definitionen dieser Association. Ich habe da mal zwei rausgegriffen nochmal aus diesem Kontext, nämlich die Definition für ein Medium und die Definition für spirituelle HeilerInnen. Und vielleicht lese ich nochmal das Medium vor und dann kannst du ja die HeilerInnen nochmal definieren. Da heißt es nämlich, ein Medium ist jemand, dessen Organismus für Schwingungen aus der Geisterwelt empfänglich ist und durch dessen Vermittlung Intelligenzen in dieser Welt Botschaften übermitteln und die Phänomene des Spiritualismus hervorheben können. Also mit dieser Welt ist in dem Fall die Geisterwelt gemeint. Das heißt also, das Medium channelt sozusagen die Geisterwelt und Leute, die da was loswerden wollen und bringt das dann in unsere weltliche Welt. Ach, das ist jetzt alles schon wieder ganz verschwurbelt. Und die Schwingungen, die hier angesprochen werden, dessen Organismus für Schwingungen empfindlich ist, das klingt ja so ein bisschen nach Quantenschwurbel, da könnte uns der Holm Himmler oder der Florian Aigner sicherlich was zu sagen. Das Ganze stammt bereits aus dem Jahr 1914. Also wer auch glaubt, dieses Schwingungszeug sei irgendwie was Neues, nein, diese Definition ist 109 Jahre inzwischen alt. Also auch damals wurde schon mit Schwingungen rumgeschwurbelt. Ja. Und wenn wir jetzt bei den spirituellen Heilern sind, das sind halt Menschen, die entweder durch ihre eigenen angeborenen Kräfte oder durch Medialität in der Lage sind, pathologische Zustände, also Erkrankungen quasi, mit vitaler, heilender Kraft zu versehen. Also die können auf geistiger Ebene durchaus weltliche Erkrankungen und Symptome heilen, behaupten sie zumindest. Interessant in diesem Kontext ist, dass in dieser Association die Reinkarnation abgelehnt wird. Also wiedergeboren werden ist nicht. Wäre jetzt ja auch schwierig, wenn wir sagen, die Seelen sind fortbestehend und verschwinden ja nicht, das, was uns ausmacht. Und die Medien sind ja auch in der Lage, damit zu kommunizieren. Und ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere HörerIn zusammenzucken wird und wird sagen, Moment mal, da hat doch der Herr Waschkau eben gerade vorgelesen, dass die Angie Zurückführungen auch durchführt. Und richtig, was interessiert mich denn das Geschwätz der Kirche, für die ich arbeite, wenn ich $180 für eine Rückführung in ein vorheriges Leben bekommen kann? Das ist schon relativ interessant, dass da so ein bisschen, wie soll man denn sagen, Interpretationsfreiheit ist es das, was ich da rein sagen würde. Also gibt es zwar nicht, aber wenn es jetzt gewünscht ist, mein Gott, dann führen wir dich halt auch zurück. Finde ich sehr, sehr spannend. Also da merken wir schon, der hohe Anspruch und die Wissenschaftlichkeit. Klingt gut, ist aber dann en Detail auch nicht so weit her. Genau. Es gibt ja auch ganz viele Medien, die von außerhalb kommen und dann da entweder nochmal ihre Sinne, ihre außersinnlichen Sinne schärfen wollen, mhm, oder Vorträge halten oder Workshops veranstalten. Dafür ist Lilydale eben auch bekannt, dass man da solche Veranstaltungen besuchen kann. Und da gibt's, wenn man sich so die aktuellen Veranstaltungen, die auf der Seite vom Lilydale Assembly zu finden sind, anguckt, auch ganz viele Dinge, die was mit Past Life und Regression und so weiter zu tun haben. Mhm. Und da habe ich mich dann gleich gefragt, ja, wenn das aber doch verpönt ist, kriegen die dann Ärger, wenn die da sowas veranstalten? Und es ist ja alles so streng reglementiert. Also die müssen das ja dann schon sehenden Auges in Kauf nehmen, dass da auch Leute sowas veranstalten wollen. Und wenn man überhaupt sich diese Seite anguckt und was die alles so veranstalten und anbieten, dann hast du natürlich eben nicht nur diese reine klassische Medienarbeit, sondern ein bisschen den esoterischen Gemischtwarenladen und auch solche Sachen wie Alexander zeigt mir gerade, wie man Heilsteine, also Crystals für die Selbstfürsorge genau benutzt. Also auch solche Workshops gibt's da halt. Und letzten Endes ist es eben doch die Nachfrage, die das Angebot regelt, denn das ist alles schon sehr, sehr businesslike, sehr, sehr gut eingefädelt alles, was da so in Lilydale stattfindet. Und wir müssen, glaube ich, nochmal beschreiben, wie das so abläuft, wenn man als ratsuchende Person dort ankommt und auf der Suche nach einem Medium ist, was einem helfen kann. Ich will noch mal ganz kurz auch mal zeigen, also auch, was ich erwähnt habe, nicht, dass ihr sagt, wir haben Unsinn erzählt. Ja. Am 13. Dezember zum Beispiel, jetzt dann aktuell 2023, gibt es abends um 7 Uhr Writing with Tarot mit Susan Merson via Zoom. 2-Stunden-Workshop kann man dann eben auch buchen. Ich gucke mal gerade. Info and Purchase Tickets, das ist natürlich alles hier online wunderbar organisiert. $50 kostet hier dieser Tarot-Workshop. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, wir machen ja nicht so Quatsch wie Tarot und so, aber gut, aber dann doch. Es gibt dann die Susan Merson, die macht's dann auch doch, diese Workshops. Und das ist schon interessant, wie man sich dann also hier in diesem Kalender schnell durchklicken kann. Aber das ist ja, wie soll ich sagen, so der eine Weg nach Lilydale. Du hast es gerade schon angedeutet, typischerweise fährt man da ja hin, zahlt Eintritt im Sommer. Und etwas außerhalb, also es ist ja ein wunderschönes Waldgebiet, man muss es nochmal sagen, in dem dieser Weiler liegt. Und dann gibt es irgendwann so eine kleine Lichtung, wo Bänke stehen. Also im Grunde genommen so, wie man sich vielleicht eine Kirche vorstellt, allerdings unter freiem Himmel. Mhm. Es gibt dann einen sehr, sehr großen Baumstumpf, der auch so ein bisschen eingezäunt ist. Und da sitzen im Grunde genommen jeden Tag, könnte man fast sagen, wenn das Wetter gut ist, so um die 80 Personen, so wird es beschrieben. Und es gibt dann mehrere Medien, die dann in so einer Art öffentlichem Gottesdienst, und jetzt ist nochmal wichtig zu sagen, wir sind ja jetzt hier in der Religion des Spiritualismus, das heißt, es ist kein christlicher Gottesdienst, sondern ein Gottesdienst der Spiritisten, der da stattfindet, Readings machen. Mhm. Oder anders ausgedrückt, sie werben für ihre Fähigkeiten, so würde ich es jetzt böserweise formulieren. Dieser große Baumstumpf, der ist früher genutzt worden, da sind die Medien draufgegangen, macht man heute nicht mehr. Ist übrigens kein echter Baumstumpf, sondern der ist aus Beton gegossen und nur einem Baumstumpf, einem echten, nachgebildet. Wenn ihr es nicht glaubt, wir haben alle Quellen verlinkt, liest es euch durch. Das der ja Inspiration völlig, Stump. Inspiration Stump ist völlig aus Beton gegossen, damit er halt schön gut hält. Und was dann stattfindet, ist etwas, was wir natürlich hier auch schon mehrfach bei Huxilla thematisiert haben, nämlich im Grunde genommen Cold Reading. Mhm. Das heißt, da wird das Publikum angesprochen und wir können das, glaube ich, gar nicht so sehr im Detail darstellen. Wir haben euch einen Artikel aus The Skeptic aus Großbritannien verlinkt, wo der Autor Benjamin Radford gemeinsam mit Joe Nickel ein Besuch in Lilydale beschreibt und da sehr, sehr ausführlich die verschiedenen Techniken dieser Medien beschreibt, wie sie mit dem Publikum sprechen. Ein schönes Beispiel ist, dass ein Medium zu einer übergewichtigen schwarzen Besucherin sagt, ich spüre da Diabetes im Jenseits, und die Besucherin sagt, ja, ich habe Diabetes, und sie sagt, siehste, und Benjamin Radford weist dann darauf hin, dass sie ja von der vom Jenseits gesprochen hat, die Dame sich angefühlt hat und angesprochen gefühlt hat und gesagt hat, nee, ich habe Diabetes, was übrigens eine sehr große Häufigkeit hat in den Vereinigten Staaten, insbesondere bei Schwarzen, da gibt es Studien zu dem Thema. Das heißt, das hat das Medium gar nicht gesagt, aber im Kopf der Anwesenden ist es als wahre Interpretation wahrgenommen worden. Und da gibt es einen sehr, sehr langen Text, ein Name mit J, oder dass nach Farben gefragt wird und dann sagt jemand im Publikum, also dass so ein Medium sagt, grün, grau, weiß oder schwarz spüre ich in den ersten Reihen. Und dann sagt jemand, ja, mein Name ist White. Also und schon funktioniert was. Und das sind diese Code-Reading-Methoden, die erstmal sehr, sehr gut funktionieren. Und hier ist es nochmal mir auch wichtig zu erwähnen, und ihr habt es vielleicht schon zwischen den Zeilen gehört, dass wir so ein bisschen sagen, ah, vielleicht ist das auch ein bisschen Geldscheffelei und Betrug. Viele Menschen, die Code Reading betreiben, machen das auch unbewusst. Also es ist nicht immer ganz klar. Also das heißt, die glauben tatsächlich, dass sie diese Fähigkeiten haben. Und in der Interaktion mit anderen Menschen formt es sich ja dann auch. Also die Person, die sagt, ich habe jetzt im Kopf folgende vier Farben und dann sagt jemand, nehmen wir mal die Farbe Violett und dann sagt jemand in den Vereinigten Staaten, yes, my name is Violet. Ja. Dann kann es durchaus sein, dass das Medium glaubt, ich habe das wirklich gerade gechannelt. Bestätigt, ja. Und das sind ja auch ganz viele Dinge, die bei diesem Cold Reading ablaufen, lassen sich einmal auf den Barnum-Effekt zurückführen. Also wenn das so Aussagen sind, die man gerne auf sich bezieht und die ganz allgemein gehalten sind. Oder es ist eben auch ganz oft eine gewisse doch Intuition, die manche Leute ja durchaus haben mögen und vor allen Dingen Beobachtungsgabe. Ja. Aber auch manchmal eben solche Dinge wie einer jungen Frau, die ausschaut, als wäre sie, weiß nicht, 16, 17 oder so, zu sagen, das ist irgendwas mit der Highschool oder irgendwas. Das ist ja jetzt auch nicht so weit her. Und das sind ja auch gerade diese Beobachtungsdinge durchaus Sachen, die fast unbewusst ablaufen können. Also das Medium ist ziemlich gut darin, Leute zu beobachten und dann eben die Beobachtung auch sich zunutze zu machen und glaubt aber dann, wenn es mal einen Treffer gelandet hat, dass es eben tatsächlich solche Fähigkeiten hat. Also das kann sich dann auch noch verstärken, eben diese Vorstellung. Und dann bilden eben die Leute, die da sitzen und die vielleicht verzweifelt sind und die Medien auch so eine Art sich selbst verstärkendes System. Ja. Wenn man so möchte. Aber es ist halt auch ganz, ganz oft so, dass die daneben liegen. Also je detaillierter diese Vorhersagen sind, Onkel Al sagt mir, hier, er hat eine Botschaft für dich, ich habe gar keinen Onkel Al. Das ist vielleicht auch der Onkel von wem anders. Also da muss man teilweise so als Medium auch manchmal ganz schön rumlavieren, bis man dann irgendwie aus einem Nicht-Treffer doch vielleicht einen Treffer machen kann. Und das kann eben, Alexander hat, glaube ich, eine Anekdote rausgesucht, ganz schön ins Auge gehen. Klappt halt nicht immer. Nee. Also der Benjamin Radford, das ist eine Stelle, die ist mir wirklich hängen geblieben, beschreibt dann, wie dann eines der Medien sagt zu einer Besucherin, sind Sie Irin? Und die Besucherin sagt, nein, ich bin Engländerin. Und dann sagt das Medium, close enough. Und das mag jetzt für Amerikaner ausreichend sein, weil das ist irgendwo da so in Europa und alles das Gleiche. Aber natürlich weiß man, dass Iren nicht für Engländer gehalten werden möchten und umgedreht auch EngländerInnen nicht für Irinnen gehalten werden möchten. Also das ist natürlich in beiden Richtungen ganz, ganz immanent wichtig, sich da zu distanzieren. Und wenn dann jemand aus dem Jenseits, also aus der Vergangenheit, wo es ja nochmal wichtiger gewesen ist, egal wie weit man nach hinten geht, gerade in der englisch-irischen Geschichte, dann würde das Jenseits nicht sagen, close enough. Also das ist so ein Punkt, wo dann auch tatsächlich so Besucher von Lily Day, in diesem Fall die BesucherInnen, das war eine Frau, sehr, sehr enttäuscht von dem Medium gewesen ist und gar keiner meiner Vorfahren hätte sich als Irren bezeichnet. Also das funktioniert halt nicht immer. Für die große Masse, vor allen Dingen auch für die AmerikanerInnen, die da dann im Publikum gesessen haben, mag das durchaus gut funktioniert haben, weil wenn die genauso, er nennt es American Myopia, also die amerikanische Kurzsichtigkeit, also es geht nur so weit, wie das eigene Land reicht und danach wird es dann ein bisschen unscharf. Für die hat das dann auch gereicht in dem Fall. Und Jetzt sind wir hier noch so bei dem Cold Reading und Alexa und ich haben, als wir uns die Doku angeschaut haben auf HBO, schon auch darüber spekuliert, naja, meistens gehen dann Besucher, die dann auch in dem Hotel wohnen in Lily Day, zu mehreren Medien. Dann haben wir gesagt, dann reden die bestimmt untereinander und tauschen sich aus. Und dann wächst natürlich das Informationszeug. Die Leute, die da hinfahren, sind ja ganz positiv gestimmt. Und dann haben wir gesagt, die reden doch auch bestimmt mit den HotelmitarbeiterInnen und sagen denen, warum sie da sind. Mein Sohn ist ganz früh gestorben, meine Frau ist gestorben, mein Vater, meine Mutter, was auch immer. Also da gab es die verschiedensten Szenarien, die da beschrieben sind. Dann haben wir gesagt, naja, wenn die Leute, die da im Hotel arbeiten und das finanziert ja die ganze Region, dann sprechen die mit den Medien. Also Alexa und ich haben da schon wilde Verschwörungen besprochen. Verschwörungen, die dann vom Cold Reading zum Hot Reading führen würden. Also Hot Reading sagt man, wenn man tatsächlich im Vorfeld Informationen sammelt und sich über die Leute eingehendst informiert und versucht da auch jede Menge Dinge rauszukriegen, die man dann als Unique Informations aus dem Jenseits präsentieren kann. Und da waren wir schon, haben wir schon uns so ein bisschen selber beglückwünscht und haben gesagt, das ist ein Mechanismus, den wir identifiziert haben. Und dann habe ich einfach nochmal auf der Recherche eine Seite, einfach TripAdvisor gefunden, also diese Reiseseite, wo jemand eine Rezension über Lily Day geschrieben hat, auf Englisch in dem Fall. Und es war eine Frau. Ich weiß aber eben nicht, ob es ein männliches oder ein weibliches Medium gewesen ist, weil das hat, gibt die Übersetzung natürlich dann nicht her. Aber ich will das kurz mal vorlesen, weil das ist so krass und da ist mir nochmal vor Augen geführt worden, wie dumm ich eigentlich bin. Mir ist es auch wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Und zwar steht da in dieser Rezension: Als in Buffalo Geborene bin ich im Laufe der Jahre oft nach Lily Day gefahren. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Stündchen entfernt. Im Buffalo liegt im Nordosten. Ich halte mich für eine Zynikerin und Mystikerin in einem. Ich hatte einige fantastische Lesungen, also spiritistische Lesungen, und einige mittelmäßige. Vor allem über eine Sitzung im letzten Sommer wollte ich schon lange einen Bericht schreiben, denn sie war, ehrlich gesagt, schlecht. Um ehrlich zu sein, vielleicht hatte das Medium einen schlechten Tag oder vielleicht, wenn ich wirklich zynisch bin, gab es wenig, was sie im Voraus online über mich finden konnte, da ich keine sozialen Medien habe. Meiner Meinung nach war es ein komplettes Cold Read und ein Greifen nach Strohhalm, basierend auf meiner Körpersprache und der Andeutung einer Antwort. Es gab keine wichtigen Details, die mir einen Hinweis darauf gegeben hätten, mit wem wir auf der anderen Seite sprechen, wie ich es bei früheren Lesungen erlebt habe. Außerdem war ich zu der Zeit schwanger und die Hellseherin, also da hat sich die Übersetzung entschieden, das dann weiblich gendern, sagte, deine Oma schickt dir Herzen und liebt das Kinderzimmer. Ich habe nie ein Kinderzimmer eingerichtet, denn das Baby sollte in einer Krippe neben unserem Bett schlafen und schläft jetzt in einem Gästezimmer. Ich hatte nie eine Beziehung zu meiner Großmutter und ich bezweifle, dass sie mir Herzen schickt, denn ich bin kein Mensch, der diese Art von Käse mag. Die Hellseherin beschrieb jede Person, die ich angeblich kannte, anhand ihres Leidens zum Zeitpunkt des Todes und nannte interessanterweise die häufigsten Krankheiten, die die Menschheit zurzeit plagen, wie Alzheimer, Herzversagen, Herzkrankheiten und so weiter. Da ich keine einzige Person identifizieren konnte, war der nächste Ausweg, oh, es könnte jemand Lebendes sein. Lol. Ich hoffe, die Lesungen der anderen waren besser als diese. Ich lächelte, gab ein gutes Trinkgeld und ging. Aber mir wurde klar, dass ich bezweifle, dass die meisten Hellseher diese Gabe haben. Diese Person hatte sie ganz sicher nicht. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wenn ich denn jetzt online, was ich wahrscheinlich bei einer Reiseplanung tun würde, mir ein Date buche zu einem Reading. Und ich habe ja schon so eine Speisekarte von eines der Medien vorgelesen. Dann hat die vermutlich meinen Namen, die hat auch Kontaktinformationen. Ich habe es nicht durchgeklickt, ob man auch seine Anschrift angeben muss. Aber wenn man die drei Sachen hat und ein bisschen schlau ist, was das Internet angeht, dann wird man Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer finden. Und wenn mein Geschäft ist, mit Menschen im Jenseits zu sprechen, und ich habe da nur an mein eigenes Instagram gedacht, was machen wir denn so typischerweise, wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und wir haben einen Todesfall oder wir haben einen Todestag? Wir posten eine Kerze, wir posten ein inspirierendes Foto, wir erinnern uns und das ist ja sehr schön, weil dann die Community auch darauf reagiert. Aber so ein Medium hat natürlich die perfekte Einflugschneise, um zu wissen, an welche verstorbenen Personen wir denken. Und wir machen es ihnen komplett einfach, indem man die sozialen Medien einsehen kann. Also das war nochmal so. Reading im Zeitalter des Internets. Und da haben Alexa und ich uns wirklich angeschaut und wir waren völlig geschockt, ne? Also weil das so einfach, ist. Ja. Völlig irre. Also das zeigt nochmal, und ich glaube, wir brauchen hier bei Huxley jetzt nicht zu erwähnen, dass weder Alexa noch ich glauben, dass es aktuell einen klaren wissenschaftlichen Beleg für den Fortbestand einer Existenz nach dem Tod gibt. Das sehen natürlich die Medien anders. Und jetzt kommen wir nochmal zurück, auch letztendlich zu der Authentifizierung dieser, dieser Medien, weil sie ja den Spiritismus sowohl als Religion als auch als Wissenschaft verstehen. Und wenn man jetzt in Lilydale in der Assembly als Medium arbeiten muss, dann gibt es ja konkrete Vorgaben. Die findet man nicht so wirklich. Man sieht, dass man Kurse buchen kann, dass man dass es irgendeine Form von Punktesystem gibt. Aber in einem Artikel der New York Times, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass da Medien die Prüfung abgelegt haben und dann nicht anerkannt wurden und sich jetzt einklagen wollen. Völlig irre Geschichte. Das hat mich auch überrascht. Also Medien, die nach Lilydale wollten, um da zu praktizieren, die dann es letzten Endes laut Assembly nicht geschafft haben und die jetzt vor Gericht ziehen, weil sie unbedingt in Lilydale praktizieren wollen, das ist schon erstaunlich. Und es geht da um drei Medien, die alle Nachweise, also so sagen sie selber, alle Nachweise, die da zu erbringen sind, erbracht haben und auch einen entsprechenden Score erreicht haben. Also du musst da natürlich irgendwie deine Fähigkeiten nachweisen und du musst dann einen Durchschnittswert haben und eine Evaluation durchlaufen. Und die haben gesagt, also uns wurde erzählt, es liegt irgendwie bei 82%, das, was man erreichen muss. Und dann hätten sie da auch praktiziert. Also die haben da quasi umsonst in Anführungsstrichen gearbeitet eine ganze Weile. Und dann sei ihnen aber letzten Endes gesagt worden, nee, es hat jetzt nicht ausgereicht, es müssten eigentlich 85% sein. Und die waren teilweise auch über die 82%, die drei. Und auch über die 85 sogar und sind trotzdem nicht anerkannt. Genau, und da fragt man sich dann natürlich, okay, ist das vielleicht dann doch ein bisschen Willkür? Hat denen jetzt beim Assembly irgendwas nicht gepasst oder so? Ja, sind die, ist ein Faktor. Ja, sind die nicht mit denen zurechtgekommen, wollten die nicht in der Community haben? Und dann sind die halt vor Gericht gezogen, weil, und das ist nämlich auch ein ganz interessanter Aspekt, sie klagen auch auf die entgangenen, genau im Oktober 2023, sie klagen auch auf die entgangenen Einnahmen durch die ganze Geschichte. Also klar, die haben da jetzt natürlich auch umsonst gearbeitet, aber der Ruf eines in Lilydale praktizierenden Mediums ist auch so gut, dass es außerhalb von Lilydale dann mehr Einnahmen gibt, wenn du sagen kannst, okay, ich bin Teil dieses Assemblies, ich darf da praktizieren. Ich bin authentifiziert worden. Wissenschaftlich geprüftes Medium. Genau. Im System. Genau. Also das macht anscheinend so viel aus, dass es sich lohnt, vor Gericht zu ziehen, um das einzuklagen. Und spätestens da habe ich so gedacht, was so im 19. Jahrhundert angefangen hat als ein Ausbruch aus den bürgerlichen Konventionen und der Versuch, mal ein ganz anderes Leben zu entwerfen und die Suche und Neugier, was so hinter der physischen Welt liegen könnte und was wir vielleicht noch nicht verstehen und ob es nicht vielleicht doch die Möglichkeit gibt, mit Verstorbenen zu kommunizieren und so. All das ist letzten Endes doch jetzt inzwischen auch im berühmten Lilydale mehr so eine Geschäftsidee und etwas, das man, weil man finanzielle Einbußen glaubt zu haben, vor Gericht einklagen möchte. Und das ist doch ziemlich prosaisch, wenn man das mal so sich überlegt. Alex hat gerade schon gesagt, dieses ganze Gerichtsverfahren, da hat die New York Times am 27. Oktober darüber berichtet. Also das ist tatsächlich noch ein ganz frisches Verfahren. Und aus dem Artikel habe ich nochmal übersetzt den Abschnitt, wie werde ich denn ein Medium? Weil das ist ja immer so ein bisschen verschleiert und hier gibt es dann einen Abschnitt, wo das mal ein wenig beschrieben wird. Auch was die Personen, die geklagt haben, zwei schweigen der Presse gegenüber. Eine Person war bereit, Auskunft zu geben, was die alles gemacht haben, um überhaupt erstmal auf diesen Score, den Alexa beschrieben hat, zu kommen. Und ich zitiere hier dann mal in der übersetzten Fassung. Die New York Times erhielt eine Kopie von Lilydales Leitfaden für Medialität, der zuletzt 2022 überarbeitet wurde. Als Frau Scobercia, das ist eine der Klägerinnen, den Prozess begann. Neben 3 Empfehlungsschreiben, einem Ausbildungsnachweis, einem Vorstellungsschreiben und einer Gebühr von $150 verlangt der Antrag auch, dass die angehenden Medien 25 öffentliche Demonstrationen der Medialität, das ist also das, was wir in diesem Gottesdienst ja beschrieben haben, also da müssen die 25 Mal umsonst dabei sein und dafür ja auch in Lilydale vor Ort dann natürlich sein. Also 25 davon und 2 Monday Night Circles absolvieren. Das sind kostenpflichtige Veranstaltungen, bei denen eine Reihe von Medien Lesungen anbieten. Also da müsst ihr auch noch Geld bezahlen dafür, dass ihr an so einem Circle dabei sind. Was natürlich die Lilydale Community damit angehenden Medien macht, ist, dass an 25 öffentlichen Tagen, wo Eintritt natürlich gezahlt wird von den BesucherInnen und an 2 richtig kostenpflichtigen Abenden, genug Medien da sind, die das immer machen und die Medien, die da wohnen, müssen ja nicht immer dabei sein. Genau, das heißt also, diese Leute, die da hin wollen, machen ein unbezahltes Praktikum. Genau. Und dann steht hier, nach all dem gibt es noch mehr, geht nämlich noch weiter. Benotete private Lesungen und öffentliche Vorführungen vor den Mitgliedern der Versammlung sind erforderlich. Die Noten, also ist dieser Score, basieren auf ihrem Engagement für die Welt jenseits der Lebenden. Also das ist der wissenschaftliche Prozess, ist erstmal so ein bisschen so wie heute im Berufsleben allgemein, machen wir erstmal Praktikum für umsonst, beziehungsweise hier muss man ja auch noch $150 bezahlen dafür. Wir gucken uns das alles an und wenn du dann nach einer Arbeitsprobe passend erscheinst, ich überspitze natürlich hier ganz bösartig, dann kriegst du sozusagen den Stempel, dass wir dich anerkannt haben. Und ja, das ist schon relativ spießig, wie Alexa sagt. Oder aber in der Psychologie würde man sagen, sowas wie ein Assessment Center. Also du musst hier wirklich über einen langen Zeitraum das zeigen. Du musst die Motivation haben, 25 Mal nach Lilydale zu reisen, vor Ort zu sein. Man kann sowieso auch diesen Antrag nur vor Ort stellen. Also man kann zwar online alles buchen, aber für so einen Antrag muss man da schon auch nochmal hinfahren persönlich. Also das ist da alles sehr, sehr genau festgelegt und ein bisschen spießig, ja, das kann man natürlich so sagen, also gar nicht so modern und offen und ich glaube zum Abschluss können wir noch auf einen Aspekt eingehen, der mich auch nochmal wieder beschäftigt hat, nämlich die Tatsache, dass in dieser National Spiritualist Association of Churches, die gegründet wurde, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir ja auch noch in einer Zeit leben in den Vereinigten Staaten, wo wir die sogenannte, Anführungsstriche ganz vorsichtig, Rassentrennung gehabt haben. Das heißt, Afroamerikaner waren natürlich von nahezu allen gesellschaftlichen Dingen ausgeschlossen. Und genauso war es natürlich mit dieser Kirche. Mhm. Es war natürlich nicht so, dass schwarze Medien Mitglied in dieser Association werden durften, sondern es musste dann eine eigene National Colored Spiritualist Association of Churches gegründet werden, die dann auch 1925 dann gegründet worden ist. Immerhin durfte man das. Da gab es dann auch hin und wieder gelegentlich jährlich, also gab dann auch Treffen, nationale Treffen, die stattgefunden haben. Bis in die 70er Jahre hinein gibt es dann noch Spuren dieser Association, die dann aber ja verschwindet. Ich habe euch eine kurze Geschichte dieser Colored Spiritualist Association of Churches unter die Folge auch verlinkt. Könnt ihr euch mal einlesen, wer da auch die handelnden Personen gewesen sind. Und in dem New York Times Artikel, den wir gerade beschrieben haben, wo es natürlich zum einen um das Gerichtsverfahren geht, aber auch nochmal der Bogen rund um Lilydale beschrieben wird, kommt die Autorin dann zu dem Schluss, dass der ganze Ort Lilydale mit seinen 275 Einwohnern schon auch ganz schön weiß ist. Also auch das ist so eine Geschichte, wo man natürlich sieht, wie die Offenheit, die Spiritualität, also da dann doch eher so in den weißen, christlich geprägten Esoterikern vorhanden ist. Vielleicht haben die auch die besseren Testscores. Lassen wir es mal so dahingestellt. Ja. Also das Bilderbuchdörfchen birgt dann doch einige Geheimnisse, die nicht ganz so nett sind und ganz so flauschig und Sonnenblumenlicht durchschienen, wie sie da auf den Internetseiten wirken. Und vielleicht nochmal zum Thema besuchbar im Medium und Esoterik im Allgemeinen. Natürlich kann man neugierig sein und sich angucken wollen, wie solche Menschen arbeiten. Also ich muss selber sagen, dass ich das auf eine Weise auch bei aller Skepsis irgendwie einfach faszinierend finde, wie die das machen. Wenn es nicht so teuer wäre, könnte ich mir vorstellen, sowas auch mal zu besuchen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass sie sich sehr, sehr oft an verzweifelte Menschen wenden oder verzweifelte Menschen sich an sie wenden. Und ich habe mich auch so gefragt, was ist denn, wenn sich da Abhängigkeiten entwickeln? Und was ist, wenn in so einer Sitzung, bei so einem Reading Dinge an die Oberfläche kommen, die Menschen da dekompensieren lassen, psychisch vor Ort? Sind die wirklich auch ausgebildet genug, dass sie solche Dinge auffangen können? Was passiert denn, wenn da einer zusammenbricht? Wer übernimmt denn da die Verantwortung, wenn die dann doch in Richtung Medical Intuition gehen und den Leuten dann sagen, hier, ich spüre bei dir eine Krebserkrankung, und dann kriegen die Leute den Schock ihres Lebens und eventuell stellt sich hinterher beim Arzt raus oder bei der Ärztin, dass dem gar nicht so ist, aber die haben halt einen Schock gekriegt. Also das sind alles so Sachen, die sich vielleicht total gut anhören. Ja, wir geben euch Closure, wenn ihr nochmal mit der Großmama sprechen könnt und die euch dann aus dem Jenseits zu verstehen gibt, dass alles in Ordnung ist und dass es ihr gar nicht schlecht geht und dass sie jetzt glücklich ist und so weiter. Sicherlich, aber dahinter steckt eben auch ein hohes Maß an Gefährlichkeit, finde ich, und ein hohes Maß an Verantwortung. Und ich weiß halt nicht, ob die nicht dann doch letzten Endes gerne einfach ihr Geld verdienen möchten und dann weniger drauf schauen, ob es den Leuten wirklich auch noch 3 Wochen hinterher nach diesem Reading gut geht. Ein weiterer Aspekt, den ich da nochmal nennen will, das ist das eine, was du beschrieben hast, Alexa. Das andere ist so, wir haben ja dann auch in dieser HBO-Doku gesehen, was da so erzählt wird. Und das Interessante dabei ist, dass also zumindest in dieser Doku, da sind ja einige solcher Lesungen in Anführungsstrichen gezeigt worden, die Geschichte eigentlich mal dieselbe war. Die Verstorbenen, denen geht's gut. Sie sind in Frieden, sie haben keine Schmerzen mehr, sie sind mit dir zufrieden, sie sind stolz auf dich, sie blicken auf dich herab. Dann gab es ja so Fälle, wo ein Konflikt vor dem Tod im Raum stand, um es vielleicht mal so zu formulieren, wo dann gesagt wird, ja, das tut der Seele im Jenseits leid, dass das nicht mehr geklärt werden konnte. Das heißt, ich stimme dir zu, dass natürlich das ein Riesenproblem ist. Ich habe aber den Eindruck, ganz bewusst, dass die Kundinnenzufriedenheit, so will ich das auch mal absichtlich formulieren, hier über alles geht. Wenn du nach Lily Day zu einer Lesung gehst, dann haben die entweder Unrecht, wie bei TripAdvisor, wo das Cold Reading nicht funktioniert hat, oder aber sie wissen natürlich, dass du von einem Verstorbenen was wissen willst. Also ich möchte Kontakt mit meinem verstorbenen Sohn aufnehmen oder wie auch immer. Und dann liefern sie dir das, was du haben willst. Das heißt, ich hatte den Eindruck in dieser ganzen Dokumentation, dass die Leute, die da $100 für eine halbe Stunde oder auch mehr, je nachdem, bezahlt haben, auch immer das bekommen haben. Und in einem anderen Kontext, du hast es in einem der White Mics Specials ja auch schon mal gesagt, so gibt's ja auch ein deutsches Medium, was sagt, ich liefere immer. Wenn mich ein Fernsehteam begleitet, ich liefere immer was Übernatürliches. Und ich habe so den Eindruck, dass das hier auch so ein wenig so die Idee der Medien ist. Denn wenn keiner stirbt und es allen immer gut geht im Jenseits, niemand stirbt in Lilydale, dann lohnt sich auch immer der Besuch nach Lilydale. Und dann kommt man auch gerne wieder. Und da stimme ich dir zu natürlich, führt auch zu Abhängigkeiten. Denn was dann ja nicht passiert, wenn man da wirklich dran glaubt, dass es diesen Kontakt ins Jenseits gibt, dann kann man ja auch, wie soll ich sagen, nicht loslassen. Und Sophia Krawais sagt ja immer, wenn jemand stirbt, dann ist alles anders. Ab dem Moment ist das gesamte Leben für diejenigen, die weiterleben, anders. Aber es muss ja nicht schlimm sein. Es ist halt nur anders. Und dagegen steuern die so ein bisschen an. Und insofern verdienen die viel Geld, bieten eine Dienstleistung an, die in der Regel immer positiv konnotiert ist. Und trotzdem finde ich es natürlich höchst problematisch. Ja. Und wir haben ja, glaube ich, sehr ausführlich geschildert, warum das problematisch ist. Aber dieses selbstverstärkende System, dieses kleinen abgeschlossenen Örtchens mit 275 Einwohnern, wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange so weitermachen. Sowieso. Ja. Und die suchen sich ja auch sehr, sehr genau aus, wer da wieder hinziehen darf. Man darf ja übrigens, das ist, hast du dir nochmal angeschaut, da kein Haus bauen. Man kann da auch kein Grundstück kaufen, sondern es gibt fast sowas wie so eine Erbpacht. Man muss da Geld bezahlen und darf dann für ein paar Jahre, hat man dann das Recht, in einem der Häuser zu wohnen. Solange man sich an die Auflagen hält, der Association. Ich glaube, du musst $1,000 pro Jahr zahlen, damit du da sozusagen praktizieren darfst, deine Geschäfte machen kannst. Ja. Und dann kann das auch wieder entzogen werden. Und dadurch, dass diese Häuser sozusagen ja nur gemietet, also so eine Leasehold ist, glaube ich, der Begriff, den sie da benutzen, ist ja auch sichergestellt, dass das immer auch immer wieder voll ist. Und du hast gerade gesagt, der Marktwert für ein Medium steigt, wenn es in Lilydale wohnt. Also ich glaube, die Wartelisten für so ein Haus in Lilydale, die werden sicherlich nicht kurz sein. Könnte ich mir lebhaft vorstellen. Was machen Sie mal das Fazit, Frau Waschka? Oh. Was nehmen wir denn jetzt mit aus der Stunde oder was haben wir auf dem Tacho? Ja, schon wieder eine Stunde auf dem Tacho. Was nehmen wir denn mit aus der Stunde? Wir nehmen es mit, dass es das gibt, dass da auch ein Bedarf zu bestehen scheint und dass wir auch nicht dagegen anreden können, dass dieser Bedarf besteht. Es wird immer Menschen geben, die genau das sich wünschen, die sich genauso einen Kontakt mit lieben Menschen im Jenseits wünschen und die das auch brauchen, um selber damit klarzukommen. Man kann nur vielleicht, wenn man jetzt das Gefühl hat, im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis ist so eine Person, versuchen darauf hinzuwirken, dass da eben kein Suchtpotenzial, also dass sich da keine Suchtbahn bricht und dass da keine Abhängigkeiten bestehen. Das kann durchaus passieren, wenn man eben das Maß nicht einhält. Also das einmal im Leben zu machen, um das auszuprobieren, sicherlich möglich, aber man sollte eben nicht sein ganzes Alltagsleben darauf ausrichten, dieses Hilfsmittel auch zu haben, denn dann begibt man sich eben in solche Abhängigkeiten sehr leicht rein. Und vielleicht, dass man da ein Auge drauf hat und vielleicht auch seinerseits versucht, Menschen, die bei denen solche Gefahren bestehen, Halt zu geben, einfach auch mal nachzufragen, um vielleicht auch so eine Lücke zu füllen, die da besteht, damit eben diese Person nicht nach Lilydale pilgern muss, um, weiß ich nicht, 150, $200 für eine Stunde für also so ein Medium zu bezahlen. Und insofern, ja, da sind wir alle gefragt, ein bisschen zusammenzuhalten. Nach der, natürlich alles, was du sagst, so nach der Worst of Esoterik-Folge, die wir jetzt gerade als White Mike Special hatten, kommt mir wieder unweigerlich in den Sinn, ganz kurz für einen Moment, wenn ich mir jetzt noch so einen Baukasten, so ein Internet Webseiten, Baukasten mit Textversatzstücken, den es ja gibt, haben wir in der Folge gehört, als Dienstleistung einkaufe und mir eine Skype-Lizenz oder Zoom-Lizenz zulege und dann Menschen sage, deinen Verstorbenen geht's immer gut und dabei eine Klangschale im Hintergrund stehen habe, könnte ich vermutlich mittelfristig deutlich mehr Geld verdienen als mit dem, was wir hier machen. Aber es ist halt sowas wie Ethik, Moral, die da natürlich dagegen spricht. Aber es ist also für mich überraschend, natürlich haben die da ihre Hürden, weil die da nicht jeden haben wollen mit diesem Label. Und sie wollen erstmal als Erste verdienen an dieser Geschichte. Aber wie einfach es doch im Grunde genommen ist, mit so einer Idee Geld zu verdienen und eine Webseite mit einer Terminvergabe und irgendwelchen Ideen anzubieten und überall einen Disclaimer zu haben, dass man natürlich nicht für nichts verantwortlich ist. Und wenn es Tier nicht entspannter wird, sorry, dann musst du halt mehr daran glauben, dass das Tier entspannter werden muss, weil das sagt ja der Spiritismus, bin ich immer wieder geschockt davon. Nicht neidisch oder missgünstig, aber geschockt davon, wie sehr wir doch alle bereit sind als Gesellschaft, weltweit, global, will ich das mal fassen, dafür auch sehr viel Geld auszugeben. Für etwas, wo ich sage, im Gegensatz natürlich zu der Association, es gibt keine Evidenz. Das ist nicht wissenschaftlich. Komme ich ins Grübeln bei sowas. Ja. Aber auch das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht großartig ändern. So, ich sehe da ein, ich sehe da viel Geld in der Zukunft von Lily Dale. Machst das schon sehr gut, finde ich, ja, ehrlich gesagt. Kommen wir mal zu etwas anderem, was mich auch beschäftigt. Nämlich der Frage, riecht jetzt Regen oder nicht? Ich will's wissen. Jetzt. Die Auflösung. Ja, Regen riecht, wenn er auf den Boden fällt. Dieser typische Sommerregengeruch, den wir alle kennen und sofort in der Nase haben, wenn man sowas auch nur erwähnt, den gibt's wirklich. Und der hat sogar seit 1964 einen Namen, nämlich Petrichor. Und dieser Begriff und dieser Geruch, der setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Also wir haben da natürlich einmal das Wort Petra für Stein und dann das Wort Ichor. Das ist eine Flüssigkeit, die, so heißt es in der griechischen Mythologie, in den Adern der Götter fließt. Und das ist schon alleine so romantisch. Aber die Erklärung, wie das zustande kommt, ist dann doch nicht ganz so romantisch. Da ist nämlich natürlich der geruchslose Regen, also das Wasser, was aus dem Himmel fällt, das hat per se keinen Geruch. So, genau. Aber dann am Boden reagiert dieser geruchlose Regen mit Molekülen. Das kann eben auch auf Pflanzen sein einmal, aber auch am Boden, weil es nämlich da um Öle, um ätherische Öle geht, die Pflanzen während sommerlicher Trockenperioden abgeben. Und der kann eben, also diese ätherischen Öle, die können eben auch auf Böden und Gesteinen, also Gehwegen und Straßen absorbiert werden und dann eben da auch zu finden sein. Und wenn dann eben dieser Regen auf den Boden trifft, dann werden diese Duftstoffe aufgewirbelt und dann haben wir diesen Geruch in der Nase. Also der Regen selber riecht nicht, nee, sobald er auf dem Boden das Wasser trifft, nicht. Löst er aber genau. diese Stoffe, die dann riechen und weil wir das nicht sauber voneinander getrennt kriegen oder aber es vielleicht auch schon irgendwo regnet und der Wind zieht zu uns rüber. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Das kann nämlich durch den Wind schon mal zu uns geweht werden, bevor der Regen bei uns überhaupt schon fällt. Und deswegen hat man das unter Umständen, bevor die ersten Tropfen fallen, schon in der Nase. Das ist wirklich ein sehr interessantes Ding, über das ich habe nie darüber nachgedacht, dass das eine Frage ist, die ich mich stellen würde. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Antwort auf eine Frage bekommen habe, die ich mir nie gestellt habe. Und es gibt sogar, aber da müsste ich mich nochmal umtun, Parfümeure, die versucht haben, diesen Geruch im Parfum einzufangen. Das finde ich faszinierend. Das war was bei Seinfeld, The Beach oder The Ocean? The Beach. Das war das Parfüm, was Kramer. Genau, ja. Dann unterjubeln wollte. Ja. Jetzt schweifen wir aber doch sehr ab. Wir haben eine sehr lange Einleitung diesmal gehabt. Deswegen machen wir die Ausleitung. Die Outro machen wir relativ kurz. Bedanken uns nochmal ganz herzlich für all denjenigen, die uns unterstützen, die auch am Ende des 11. Monats des Jahres 2023 dafür sorgen, dass wir mit unserer Selbstständigkeit dieses Projekt fahren können. Das ist nach wie vor unglaublich. Ich sag's eigentlich immer am Ende. Wir sind sehr, sehr froh darüber. Wir liegen für alle, die es interessiert, was diesen Wert angeht, so aktuell bei 5,4% aller Hörenden. Ich habe die Downloadzahlen gesagt. Das steigt natürlich immer auch mal dann an. Dann haben wir mehr Hörende. Und also ihr versteht, was ich sagen will. 7% ist so wirklich dann, würde ich, glaube ich, jeden Tag im Tiefschlaf schlafen können. Bis auf die Aufnahmezeit. Bis auf die Aufnahme nur dafür aufstehen. Ansonsten machen wir natürlich viele, viele andere Dinge und können so wunderbar finanzieren. Wenn es unter 5% fallen würde, hätten wir ein Problem. Also insofern freuen wir uns natürlich über jede Person, die sagt, komm, 1 Euro im Monat als Dauerauftrag mache ich. Und das klingt immer so ganz bescheuert, aber tatsächlich, wenn jede Person, die eine Folge Huxilla runterlädt im Monat, 1 Euro aufs Geschäftskonto überweisen würde, würde ich sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel mehr Geld, so möchte ich es formulieren, für wohltätige Zwecke spenden können, weil dann sehr, sehr viel Geld reinkommt. Wir wissen, dass nicht jede hörende Person hier bei Huxilla das machen kann. Das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist genau unser Konzept, aber wie gesagt, wer sagt 1 Euro im Monat, den habe ich über. Macht das. Ich finde es generell immer ganz wichtig, kreative Menschen und Menschen, die frei Content erstellen, zu unterstützen im Internet. Da bin ich ein großer Freund von. Wir machen das ja auch. What comes around, goes around. Insofern freuen wir uns da sehr und freuen uns aber und wollen nicht undankbar wirken. Ich will es noch mal einmal ausgeführt haben, dass ihr das schon so zahlreich tut. Und die nächste Folge ist ja auch schon in der Pipeline. Ja, wieder. Die ist definitiv in der Pipeline. Und auch danke von mir nochmal für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich großartig und ihr tragt uns und sorgt dafür, dass wir mit Freude den Podcast weitermachen. Und danke auch an euch für die Themenvorschläge, die uns so in großer Zahl erreichen und die wir alle lesen, die wir alle vermerken in der Bundeslade. Auch wenn wir euch nicht immer sofort auf die Mails antworten können, das tut uns total leid, aber wir sehen das alles und wir haben es nicht nur im Hinterkopf, sondern auch in der Bundeslade auf der großen Liste. Und die wird irgendwie nicht kürzer. Nee. Auch dafür danke, das ist wirklich, das ist in diesem Jahr auch wieder mehr geworden. Also nicht, dass wir Themenknappheit hätten, aber es ist gut, dass du es ansprichst, Alexa. Die ist wirklich so viele Vorschläge, die kommen, so viele Anfragen, das freut uns. Und jetzt höre ich auf zu reden. Und wünsche euch allen eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.